Den Weg des tantrischen Kundalini-Yoga zu beschreiten, ist nur demjenigen möglich, der nach dem Prinzip klarer Entschlossenheit und reinen Willens geformt wurde, nach dem shivaistischen Prinzip hyperboreischer Männlichkeit, die an der Grenze des Individuellen und Supraindividuellen liegt, bereits frei vom Einfluss Prakritis, der schweren Materie, ist und durch Buddhi, das geistige Prinzip, geleitet wird. Er ist der Shuddha Bodhisvabhava, hervorgegangen aus der shivaistischen Männlichkeit des Svayambhulinga, der den höchsten Grad von Mut der Helden und Krieger der Kaula erreicht und teilnimmt an dem Kreise der Kreisung des Kula am runden Tisch am Pol des König Arthur. Für die Feigen und Zaghaften ist hier kein Platz. Für einen Mörder und für einen Anarchisten, die vom richtigen Pfad geleitet und von der rechten Lehre erleuchtet sind, besteht größere Wahrscheinlichkeit, den menschlichen Zustand des Pasu zu überwinden, als für einen Lauen, sagt die Kaula-Tantra. Mehr jedenfalls als für einen bequemen Bürger. Man erkennt jedoch klar die Gefahren dieses enormen Weges nizianischer Überwindung und Wandlung des Menschen. Man bewegt sich dabei wie auf Messerschneide vorwärts. Sind die karmisch bedingten Neigungen nicht überwunden worden, ist Prakriti, die schwere Erdsubstanz, noch verborgen da, wie auch noch Wünsche und Leidenschaften, dann dient der absolute Wille lediglich zu deren Vermehrung und lässt den Schauplatz des großen Dramas ins Ungeheuerliche anwachsen. Die mentalen Schöpfungen nehmen dann den Platz der reinen Werte, der Bildkräfte, der Tattvas ein, und dann war das Opfer nicht nur vergebens, sondern es entsteht für das eigene Selbst durch die angesammelte Shakti-Kraft ein nicht wieder gutzumachender Schaden. Hat ein Eingeweihter jedoch einen Fehlschlag erlitten, dann wird er durch das Gesetz, welches von den unsichtbaren Städten aus das okkulte, hermetische Geschehen regelt, automatisch ausgeschaltet. Von dort aus werden die Tore geöffnet oder geschlossen, wird das ewige Leben gegeben oder versagt. In der inneren Erde, im Gipfel des Berges der Offenbarung, ist es, wo die vitalen und astralen Körper der im Kampfe gefallenen Helden und die nicht zu Siddhas gewordenen Eingeweihten des Cordon Dorado, des goldenen Bandes, als Vermächtnis von Wotan und Odin eine unverderbliche Materie erlangen. Sie werden neu geboren, ohne den Weg durch den Mutterleib zu nehmen und ein neues Heranwachsen von Kindheit an durchlaufen zu müssen. Sie kehren im rechten Sonnenalter der ewigen Jugend wieder. Hier ist die Auferstehung der Körper, des Fleisches, die nicht für alle gedacht ist, sondern für die Viryas, die Helden. Die Siddha-Divyas, die göttlichen Magier des Cordon Dorado, des goldenen Bandes, die Hyperborea, haben ihren Körper bereits hier verewigt. Sie sterben nicht. Sie erwarten die Helden, um sie zu trösten und sie wieder aufzurichten. Das wilde Heer Odins, das letzte Bataillon Hitlers, der Weiße Ritter, der mit dem goldenen Zeitalter wiederkehrt, um Gericht zu halten, auf einem weißen Rosse, in dem goldenen Aar oder Adler im Zeitalter des Kondor gebildet sein wird, von den Helden mit den Unsterblichen, aus roten Vraya, Rubedo bestehenden Körpern, wieder auferstandene Götter nach ihrer Götterdämmerung. Dieser unsterbliche Körper heißt Vraya Rupa, auch Divya Deha und Siddha Deha. Der Tiermensch, der Pasu, stirbt für immer. Sein subtiles Vehikel bringt ihn nicht nach dem Valhall der Valkyren, sondern nach Niflheim, dem nordischen Hades, einem dunklen Ort wie das Scheol der Juden. Vielleicht wie die schwarzen Löcher des Firmaments, die alles verschlucken und die lediglich aus Protonen bestehen, wie die heutige Wissenschaft sagen würde, in welchen die subtileren Vehikel und sogar das Lichtgedächtnis in allerdunkelstes, schwingungsloses Gewicht in das große Anti aufgelöst werden. Wehe dem, der seine Walküre verliert. Man hört niemals mehr, dass vom Gral gesprochen wird. Einige glauben, dass er in den Kaukasus, in die sagenhafte Stadt Asgard, die von den Giganten, von denen Prometheus einer war, von den Asen und Osen erbaute, nahe beim heiligen Berg Elbrus gelegene Stadt Odins zurückgebracht worden ist. Die Osen sind jene Tuatha Dé Danann der irländischen Sagas, die Vorfahren der Germanen, Bewohner eines mythischen Georgiens und eines verborgenen Spaniens. Die Tuathas kommen von außerhalb der Erde und folgen der Göttin Venus. Man findet das goldene Vlies in Portus Veneris, dem Hafen der Venus, der Liebe. Orpheus, Herkules, Herakles, Castor und Pollux, der Pol, gehen nach ihm auf die Suche. Ihr Führer ist Jason. Das Vlies hätte jedoch ohne die Hilfe der Magierin und Priesterin Medea, die ihre Kraft, ihre Urna, dem Jason verliehen, nicht gefunden werden können. Die Argonauten stechen von Lamella, was Dodone war, aus in See. Am Bug ihres Schiffes führen sie einen Zweig der Dodoneneiche mit sich. Das Schiff trug den Namen Argo. Die Stadt Agarthi, wie sie in Tibet und in der Mongolei benannt wird, heißt in Indien Agartha. Argo, Argonaut, Agarthi bedeuten im Griechischen weiß. Es kann sein, dass sich im Berge von Agarthi die Arche der Sintflut als Phantomschiff Kalösch mit seiner unsterblichen Besatzung befindet. Das Vlies wird im Kaukasus entdeckt, im Ursprungsland der göttlichen Vorfahren Jasons. Man bringt es nach Griechenland. Aber Medea, die von Jason verraten worden ist, verlässt diesen und tötet seine gesamte Sippe. Hat etwa auch Jason den Gral missbraucht? Medea entschwindet sodann auf einem geflügelten Wagen. Das goldene Vlies ist ein fliegender Widder wie die Schlange des Quetzalcoatl. Wehe dem, der die Magierin und Geliebte verlässt, die ihm den Gral übergeben hat. Er hat seine Seele, sein ewiges Leben verwirkt. Ihn hat die Jungfrau aus Hyperborea verlassen. Auf der Insel Samothrake und auf Delos fanden die apollinischen Mysterienfeiern statt und man besang die hyperboreischen jungfräulichen Magierinnen Opis und Arge. War etwa das Schiff Jasons eine hyperboreische Jungfrau? Nach Herodot besangen die Jungfrauen von Samothrake diese beiden Magierinnen aus der Region des Eises mit Hymnen, die von dem lykischen Barden Olen verfasst waren. Und man trank die Ambrosia, den Trank der Unsterblichkeit, den man in Indien Amrita und in Persien Haoma nennt. Im alten Rom wurde er, wie René Guénon schreibt, mit Anna Perenne bezeichnet.